to shoot at somebody who got through you. Well, it's not a cry that you hear at night. It's not someone who has seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Weihnachtliche Ausgabe von Gitter X Advent Loriot, dargeboten von Hans-Peter Körner und unser Kollege Michael Schäuber zusammen mit China. Halleluja. Wir bleiben weihnachtlich mit Kylie Minogue, Cliff Richard und Jamie Cullen. I feel that chill upon the air. There's smiling faces everywhere. It's such a wondrous affair. Show me the magic. I'll keep you warm this winter night. You bring the tree, I'll bring the lights. Now blanket my hood in white. And show me the magic. I've been waiting all year. Is that the sound of sleigh bells I hear? Wherever you may roam, I tell you, babe, you're never alone. The snow is silent in the streets. Let's choose love and hope for peace. Now make some room for your dreams and show me the magic. All year. Is that the sound of sleigh bells I hear? Wherever you may roam, I tell you, babe, you're never alone. The snow is silent in the streets. Let's choose love and hope for peace. Now make some room for your dreams, yeah. Show me the magic. Show me the magic. Show me the magic. It's Christmas Day. The snow, it falls, the sky is gray. Here I am, but you're so far away. So I'm gonna dream of you. When Christmas was just we two, now I'm just a lonely fool. And I know you'll never feel the way I feel. Though it isn't real, it's better to dream. Days seem longer than they are, just waiting for my wishing star. So I can drift away to where you are. 'Cause that's when I dream Christmas sees me with you, and not as a lonely fool who dreams one day you'll feel the way I feel. Though it isn't real, it's better to dream. Oh. So I dream of Christmas Day, when you come back to me and say, I never should have gone, I'm here to stay. So I lay me down and dream of you, when Christmas sees me with you. And not as a lonely fool who dreams one day you'll feel the way I feel. Though it isn't real, you never will be mine. So here at Christmas time, it's better to Christmas to you. Christmas, Weihnachten mit dokumentarischem Wert. Weihnachtliche Klassik jetzt zweimal mit Julia Reinhardt. Marabu Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Diese Woche haben wir gleich zwei Weihnachts-CD-Tipps für euch auf Lager. Beginnen wollen wir mit Christmas Surprises, bei Sony Classical erschienen. Einer Kompilation von 14 stimmungsvollen Weihnachtsliedern. Von O du Fröhliche, O Tannenbaum bis hin zu Sleigh Ride. Dargebracht werden sie vom Chor des Bayerischen Rundfunks und dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Howard Armin. Armin hat die Stücke zudem eigens arrangiert und er nennt es musikalische Ausgelassenheit, die ihn dazu verleitet habe, jedes Weihnachtslied in eine Art musikalische Parodie einzupacken, passend zum ursprünglichen Stil des Stückes. Herausgekommen sind 14 ansprechende Weihnachtslieder, die den Hörer nicht nur an einem stilleren Adventssonntag gut auf die Festtage einstimmen. Highlight der CD sicherlich White Christmas mit Thomas Hampson. Die zweite CD, die wir euch heute vorstellen möchten, ist Christmas with Septura, erschienen beim Label Naxos. Nachdem wir ja letzte Woche German Brass mit ihrem Weihnachtsalbum vorgestellt haben, heute nun eine weitere CD mit klassischen Weihnachtsstücken, gespielt durch ein Blechbläser-Ensemble. Septura, dieses Ensemble hat seinen Sitz in London und bringt uns Kammermusik durch ein Blechbläser-Septett zu Gehör. Die Septura-Mitglieder sind Spitzenmusiker der neuen britischen Blechbläsermusiker-Generation. Sie haben Solopositionen unter anderem in der London Symphony, dem Royal Philharmonic Orchestra oder der BBC Symphony. Das Ensemble in Residence an der Royal Academy of Music in London gewinnt auf seinem Weihnachtsalbum größtenteils überaus bekannten Weihnachtsmelodien zauberhafte Facetten ab. Wir begegnen unter anderem Kompositionen von Bach, Praetorius, Gruber oder Leontovich, die für Weihnachtsstücke wie Christmas Suite, Es ist ein Ruß entsprungen, Stille Nacht bzw. Carol of the Bells stehen. Mit ihren 4 bisherigen Alben für Naxos hat Septura bereits viel Beifall von Publikum und Presse erhalten. Auf ihrem exklusiven Weihnachtsalbum erkunden die 7 Top-Musiker das Weihnachtsrepertoire vom Barock bis zur Romantik. Dies mit wunderschönen, zeitweilig virtuosen Arrangements. Und wer gerne Weihnachtslieder in einem etwas anderen Gewand hört, liegt mit dieser CD genau richtig. Wir hören zum Abschluss Septura mit The Crown of Roses von Piotr Tschaikowski. Dein Glühwein-Dealer, Radio Marabu. Girl, Gedanken allerseits. In einer halben Stunde bin ich im Gespräch mit Andreas Hede. Und jetzt One Fine Day, die neue Sting. Alternative Music, die beste neue Musik der Woche mit mir, Marcel Fischer, und in 25 Minuten im Gespräch Andreas Hehl. Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Ho, ho, ho, hier ist Christian Sengewald, Puppenspieler und Schauspieler. Und ich wünsche den Hörern von Radio Marabu frohe Weihnachten und ein gutes neues Sind Jahr. Sind die Lichter angezündet, Freude zieht in jeden Raum. Hallo, hier ist Gabi Rückert. Ich grüße euch alle Hörer von Radio Marabu und wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Weihnachten auf Marabu. Frohe Weihnachten. Woche für Woche die beste neue Musik. Gitter X mit mir, Marcel Fischer. Jetzt geht's in die Berge, das passt ja. Produziert wird diese Sendung in Thüringen. Mountain Game Animal Collective. Und aus Thüringen sprach ich mit Leipzig. Da wohnt der Textautor Andreas Hehle. Ein imaginäres Interview mit einem alternativen Radiosender. Radio Marabu in diesem Sinne. In den nächsten 25 Minuten. Animal Collective, Mountain Game. Thank you. Animal Collective, Mountain Game und die Chemical Brothers. Chemical. Brothers Chemical, da denke ich an das Herz der Republik, an Leuna und unweit davon Leipzig, da lebt der Textautor Andreas Hehler, hat viel für die Zöllner geschrieben, aber auch Himmelblau, den wunderbaren Song von Ines Paunke, darüber spreche ich mit ihm gleich hier in der Sendung Gitter X, die beste neue Musik der Woche, Marcel Fischer am Mikrofon und das ist der Frontmann von Keen, Tom Chaplin, Hard in the Tart. It's such a beautiful world, so why do I feel so down? I should be heading for somewhere instead of spinning around, round, round. I'm flying out of control, headlong into the ground. And all the people that love me, they never know if I'm up, down, around. Everything I've got, I'm gonna lose the love. Oh, how I wish that I was not hurting everyone. Way too hard on my own. everybody down so low. Stuck along a road of sadness with nowhere to go. Yes, hoping that the signs are real and tomorrow in the spring. I drove it to the point of madness just to feel something. Hey, this is Peanut from Kaiser Chiefs and you're listening to Radio Marabu, Europe's alternative music. If it's coming, then we'll take it as it comes. And if it's going, then we'll wave it goodbye. Katie Stelmanis from Austria, and you are listening to Radio Marabu, Europe's alternative music. Maybe I'm alone. I look ahead and I think about it. There's still a hole somebody needs to fill. Hier ist Radio Marabu, Marcel Fischer am Mikrofon und am Telefon ist ein Mensch namens Andreas Heer. Er ist Textautor, musikalisch unterwegs in den 80er Jahren mit der Jugendkapelle P16, viel für die Zöllner geschrieben. Er war Regisseur, er war Moderator von Energy, aber auch von dem werten Mitbewerber Rockradio. Er ist auch Trauerredner, frei, Kolumnist. Ja, wie würdest du es selbst auf den Punkt bringen, Andreas? Ja, das ist schwierig, das auf den Punkt zu bringen. Ich bin ja tatsächlich immer nur eine Person und alles, was ich mache, das spiegelt sich in dieser Person wieder. Ich habe immer mal für mich so diese Lösung gefunden, alles, was so literarisch nicht Songtexte sind oder Liedtexte, das ist dann die Eigenschaft des Autors. Da kann man alles reinnehmen und dann trete ich auch noch auf. Da habe ich mich auch entschieden, nicht so als dieser Kabarettist oder wie man so sagt, mich zu bezeichnen, sondern bin ich ein bisschen Entertainer, der aber auch eigentlich größtenteils seine Sachen vorliest, also praktisch der Autor auf der Bühne. Und ja, dann bin ich Liedtexter. Ich nehme das Wort sehr gerne, Lied. Auf jeden Fall bist du, sieht man auf deiner Webseite, The Dark Voice of Germany. Hast du da Angst, dass es Abgrenzungsschwierigkeiten zu Voice of Germany gibt? Na, das ist ja daraus entstanden. Also es war eigentlich ein Gag gewesen. Ich habe ja mal eine Fotosession gemacht mit dem Fotografen Lutz Müller-Bohl bei ihm im damaligen Fotostudio. Jetzt hat er ja ein anderes. Und hat gesagt, wir brauchten irgendwas, also ein Gesicht, das deine dunkle, tiefe Stimme da so ein bisschen darstellt. Und da haben wir angefangen zu spinnen und da kamen wir dann drauf, über The Voice of Germany, auf The Dark Voice of Germany. Das war aber ein Scherz. Aber ich habe etwas zu gestehen, was kein Scherz ist und was ich übrigens auch erst vor ein paar Jahren mitbekommen habe. Es gibt einen Lieblingstitel in meiner ewigen Bestliedersammlung. Den hast du geschrieben, zumindest den Text. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich ihn vor fast 30 Jahren gesehen habe im Fernsehen in einer Sendung, in der Musik Spaß machen sollte. Das war Bong. Himmelblau heißt der Titel von Ines Pauke. Du hast den Text geschrieben. Kannst du mir dazu etwas sagen, so mir als Fan von diesem Lied? Ja. Wie der Text entstanden ist, na gut, das weiß ich so ganz genau nicht mehr. Also wie ich da drauf gekommen bin, da war ich 14 oder 15 Jahre alt, als ich den geschrieben habe. Aber wie, ein bisschen was kann ich erzählen. Es war eigentlich gedacht für eine andere Sängerin, also nicht für Ines Paulke. Und der Murmel, der Arnold Fritsch, hat da die Musiken dazu geschrieben, also für die Sängerin. Aber irgendwie haben die sich da nicht mehr verstanden oder ich weiß nicht, was da passiert ist. Jedenfalls war von ihr keine Rede mehr. Und er meldete sich eines Tages bei mir und sagte dann, diesen himmelblauen Text, den würde ich gerne der Ines Paulke geben. Wäre das in Ordnung? Ich kannte von der Ines Paulke aber nur dieses Robert Robertson oder sowas. Ne? Also so diese anfänglichen Sachen, wo sie doch mehr im Schlager als im Pop war. Und sonst nichts von ihr. Habe ich gesagt, ach ja, kann man ja probieren. War ja auch jung. Ne? So. Und dann hat der Murmel, ach so, da war ich bei Murmel im Studio draußen in Berlin. Und da hat er gesagt, na, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das vertun soll. Dann habe ich gesagt, gib mir mal einen Tipp. Ich habe den Text auf Yesterday von den Beatles gemacht. Und wenn man diesen Song nimmt, Himmelblau, dann merkt man, dass der Murmel tatsächlich auch Yesterday genommen hat, nur eben alles umgedreht hat, also umgedreht transponiert. Und jeder Musiker, dem ich das erzähle, sagt dann, ah ja, klar, verdammt, ist das geil gemacht und so. Ja, und so kam es dann halt zu diesem Song Himmelblau. Der sollte dann auf die Platte, da kam er ja auch drauf, ne, von der Ines, The Colors of My Tears. Jetzt haben wir ein bisschen geschwatzt. Wissen alles über Himmelblau, einen meiner Lieblingstitel. Und wir kommen jetzt zum eigentlichen Interview. Aber das ist was Besonderes. Das ist ein literarischer Text. Den hast du, so wie wir ihn jetzt vortragen, vor ein paar Tagen veröffentlicht. Ich bin der Radiomoderator, du bist der Hele und wir beginnen jetzt hier auf Radio Marabu mit dem Interview. Interview, keine Ahnung. Zusammengefasst, mein Name ist Andreas Hele. Ich bin nicht bekannt aus Funk und Fernsehen und halte das für ein Qualitätsmerkmal. Du bist ja als Texter weitgehend unbekannt. Würdest du nicht lieber für bekanntere Leute schreiben, um selbst etwas populärer zu werden? Oh, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das funktioniert auch gar nicht. Das ist kein Kriterium, nach dem ich mich ausrichte. Ich will auch gar nicht populär werden. Ich habe schon in meiner Jugend bei anderen gesehen, was das anrichten kann. Ich würde jetzt auch niemanden von der Schreibtischkante schubsen, bloß weil der etwas bekannter ist als andere. Das ist doch uninteressant. Außerdem ändert sich das doch heutzutage ständig. Wichtig ist, ich mache mein Ding. Ich habe überhaupt keinen Druck, ich muss überhaupt nicht liefern, wie man so schön sagt. Ich muss überhaupt keinen Text für irgendjemanden schreiben, wenn ich das nicht will. Eigentlich ist es, um mal ein Quäntchen Arroganz reinzubringen, aber ich meine das auch so, ein ganz großes Glück für die Leute, die mit mir arbeiten dürfen. Und für die, welche als Publikum diese Leute wiederum lieben. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Qualität meiner Arbeit. Ich wollte früher mal, als ich jung war, mit zu den besten Textern der DDR gehören. In einer Reihe mit Demner und Karma genannt werden. Das hat auch geklappt, wenn auch nicht mehr zu DDR-Zeiten. Das geht nicht über Nacht, das geht über harte Arbeit und nach ein paar Jahren Stilkopisten und Analysierer-Daseins über die Schaffung eines eigenen Stils, meiner eigenen Sprache und meine eigene Art, mit ihr umzugehen. Es ist immer Arbeit. Vielleicht mache ich ja mal einen Text. Ich bin froh, dass ich nicht berühmt bin. Ach, das ist Blödsinn. Gibt es Künstler, für die du gerne schreiben würdest und schreibst du für Künstler, für die du nicht so gerne arbeitest? Wow, du stellst ja Fragen. Das ist interessant. Über sowas habe ich noch nie nachgedacht. Klar gibt es Leute oder Bands, mit denen ich gerne arbeiten würde, aber die wissen gar nichts davon. Und wenn es sich nicht zufällig ergibt, werden sie es auch nie erfahren. Und nein, ich arbeite mit voller Absicht nur mit Leuten, mit denen ich auch arbeiten will. Ich hatte in meinem Texterleben ganze 2 Crashs mit Bands. In beiden Fällen konnten die Bands nicht einmal direkt etwas dafür. Ich will das aber nicht mehr rückgängig machen. In einem Falle ginge das sowieso schon lange nicht mehr aus biologischen Gründen. Könntest du Namen nennen? Ja, ich heiße Andreas Hehl. Welche Namen? Von den Bands, mit denen du gerne arbeiten würdest und von denen, mit denen du das nicht mehr tust. Ha, das ist sehr boulevardesk für einen Alternativsender. Nee, mache ich nicht. Oder doch? Ich würde nach seinem neuen Soloalbum gerne mit Maschine etwas machen, aber der weiß gar nicht, dass ich überhaupt existiere. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das wirklich will. Mit Rensch hätte ich gerne was gemacht, aber die wollten, glaube ich, nicht. So viel zu den Unmöglichkeiten und bei den Möglichkeiten bin ich abergläubisch. Und von den meisten von denen, die ich nennen würde, hast du fast sicher noch nie etwas gehört. Ein literarischer Text von Andreas Hehle auf... Hab ich vergessen. Hallo, wir sind die Fullerpfeifen. Und ihr hört Radio Marabu. Weihnachten auf Marabu. Frohe Weihnacht. Hallo, wir sind die Fullerpfeifen. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten. Radio Marabu. Merry Christmas. Mein Herz ist kalt, hoffentlich kommst du bald und nimmst es in den Arm, in den Arm. Bin schon halb erfroren, ich habe mir geschworen, ich will es wieder haben, wieder warm. Hab die Liebe längst verlernt, hab mich zu weit von ihr entfernt, wollte weg vom Schmerz, weg vom Schmerz. Und jetzt kommst du und ich lass dich zu, Zugriff auf mein Herz, auf mein Herz. Drück nochmal auf Anfang, spul den Film nochmal zurück. Drück nochmal auf Anfang und ich will mein Glück, ich will mein Glück.